mehr, wo alles verkehrt, verkehrt, verkehrt, verkehrt, verkehrt. Es geht um unbedachten Spurenwechsel im Autoverkehr. In diesem Ausspruch des ehemaligen Zeitfeuilleton-Chefs Rudolf Walter Leonhardt aus dem Jahr 1969. Niemand solle, so sein Anliegen, durch unvernünftigen Fahrbahnwechsel eines anderen zu Vollbremsungen gezwungen werden. Heute lässt sich dies auch als Kommentar zu einem Spurenwechsel in Bahnen sexueller Verkehrsformen lesen, der Leonhardts Position in puncto Sexualität im Nachhinein ausbremst. Die Bewertung von Leonhardts Position in der Zeit erfuhr kürzlich einen Umschwung. Diesen Umschwung möchte ich zum Ausgangspunkt einiger Beobachtungen in puncto Transformation der Sexualmoral im Postnarzissmus machen. Aus psychoanalytischer Perspektive werde ich heute zeigen, inwiefern der Wandel der Sexualmoral im postnarzisstischen Deutschland auch ein gesellschaftlicher Austragungsort für unbewusst konflikthafte Aspekte des sexuellen Selbst war und ist. Es wird zu sehen sein, in welch verschiedener Weise sich seit 1945 gesellschaftliche Vorstellungen über Sexualität mit solchen über die NS-Vergangenheit verbunden haben. Heutzutage, so heißt es mitunter, seien Politik und Sexualmoral weitgehend entkoppelt voneinander. Beide Felder scheinen derzeit befriedet. Von einem postsexuellen Zeitalter ist die Rede und auch von einer gelungenen Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Von heute aus betrachtet erscheinen dabei die späten 60er und 70er Jahre als solche, in denen politischer Aufbruch sexy und die Sexualität gerade aufgrund ihrer politischen Aufladung noch aufregend gewesen schien. An den Rändern dieses aktuellen Bildes von 1968 taucht dabei Brisantes auf. Seit einigen Jahren wird vermehrt wieder diskutiert und beforscht, ob und inwiefern Protagonistinnen der sexuellen Emanzipation sich Bagatellisierung oder sogar aktive Mithilfe von sexuellem Kindesmissbrauchs seitens pädophiler Täter haben zu Schulden kommen lassen. Dass in diesem Kontext kaum explizite Bezüge auf den Nationalsozialismus auftauchen, scheint auf den ersten Blick nicht verwunderlich. Meine These für heute ist aber, der derzeitige Fokus auf pädophile Täter, der sich in Abgrenzung zur sexuellen Befreiung entwirft, erweist sich vor dem Hintergrund des historischen Verlaufs der Schnittstellen von Sexualmoral und sogenannter Vergangenheitsbewältigung als Symptom. Die Überschüsse, die an der aktuellen Figur des Kinderschänders auftauchen, können uns meines Erachtens darauf verweisen, inwiefern die Vorstellung einer transgenerativen Verknüpftheit von sexuellen Begehren und dem Nationalsozialismus auch aktuell von konflikthafter und mitunter unheimlicher Qualität sind. Bevor ich richtig einsteige, kurz noch einmal zurück zum eingangs erwähnten Spurenwechsel. Nach Leonhardts Tod im Jahr 2003 verfasste der ehemalige Zeitchefredakteur Theo Sommer einen Nachruf, in welchem der verstorbene Leonhard als, Zitat, einer der großen Feuilleton-Chefs der Nachkriegszeit berühmt wird. Leonhard sei die beherrschende Figur der Redaktion gewesen, ihm habe seinerzeit die Zeit ihren Durchbruch verdankt. Theo Sommer selbst sei Leonhard, Zitat, 40 Jahre hindurch Mentor und Ratgeber gewesen und auf seine verhaltene Weise ein Freund, mit dem er auf Recherchereisen ein Ehebett geteilt, Zitat, manche Schlacht gemeinsam geschlagen und im fröhlichen Beisammensein auf der Tenne so manches Glas geleert habe. Leonhards Ratschlag war, so schreibt Sommer, mir und auch meinen Nachfolgern wertvoll bis zuletzt. 10 Jahre später sieht die Sache anders aus. Vollbremsung und Spurenwechsel. Leo, schreibt Sommer nun im Jahr 2013, genoss es seiner Zeit, Zitat, Außenseiter zu sein und zuweilen auch Einzelgänger. Nicht, wie es 2003 hieß, gemeinsam, sondern von einsamen Posten aus habe sich Leonhard, Zitat, in jedes Schlachtengetümmel der Meinungen gestürzt und stets eigensinnige Forderungen verfochten. Sommer lebt hier nahe. Leonhard habe sich, statt für ein verantwortliches und umsichtiges Verhalten der Einzelnen im Straßenverkehr, für hemmungsloses Rasen und Kiffen ausgesprochen und in einer 1969 erschienenen Artikelserie vor allem für eines, für Pädophilie. 2013 nun beteuert Sommer, im Unterschied zum Einzelgänger Leonhard sei die Zeit niemals für Pädophilie eingetreten. Sommer fragt sich rückblickend, warum hat sich damals niemand in der Zeitredaktion über Leonhards, Zitat, heutzutage als libertinage-lastigen, ja als empörend empfundenen Äußerungen aufgeregt? Die Antwort, ich weiß es nicht mehr. Fest steht, mangelnde Aufregung damals erweist sich als Irrtum aus heutiger Sicht. Interessant ist dabei, dass es im strengen Sinne in dieser Artikelserie von Leonhard aus dem Jahr 1969 überhaupt gar nicht um Pädophilie ging und auch nicht wirklich um das Thema sexuellen Kindesmissbrauch, sondern es ging hier um den Zusammenhang von Sexualmoral und Strafrecht der Erwachsenen. Leonhard stellt hier unter anderem die Frage, woher die, Zitat, oft romantische, oft sentimentale Verklärung kindlicher Unschuld herrühre und das Bedürfnis nach hohem Strafmaß bei Sexualdelikten. Leonhard kritisiert eine gesellschaftliche Doppelmoral. Einerseits würde dem Schutz von Minderjährigen, und das hieß übrigens 1969, minderjährige Kinder und Jugendliche, im Bereich der Sexualität oberste Priorität zugesprochen, also dem Schutz, andererseits aber körperliche Züchtigung von Kindern für weitgehend legitim erachtet. Unter anderem kommt er zu dem Schluss, Zitat, es sieht so aus, als ob gerade in den Ländern, wo die Erwachsenen ihre eigenen Sexualneurosen zu einer rein sexuell verstandenen Unschuld des Kindes verdichtet haben, Kindesmisshandlungen besonders häufig waren. Diese Art Überlegungen also werden im Jahr 2013 als eine Bagatellisierung sexuellen Kindesmissbrauchs gewertet. So bedauert eben Sommer bezüglich der damaligen Redaktionspolitik gegenüber Leonhard, Zitat, da haben wir 1969 nicht aufgepasst und da hätten wir schärfer hinschauen müssen. Dieses schärfer Hinschauen war insbesondere im Jahr 2013 ein durch Politik und Medien kursierendes zentrales Motiv im Themenfeld sexuellen Kindesmissbrauchs. Vieles schien von der Frage abzuhängen, haben wir bisher genau genug hingeschaut, um Kinder zu schützen? In diesem Klima bedienen panikartige Abgrenzungsbemühungen. Bekanntlich reichte nicht nur Sommer von der Zeit, sondern auch Vertreterinnen anderer deutscher Zeitungen und von FDP, Grüne und SPD 2013 gehäuft Schuldeingeständnisse ein, früher nicht genügend hingeschaut zu haben. Vor lauter Eifer, Sexualpolitik und Gesetzgebung zu reformieren, habe man sich, ohne es zu wollen, in den 70er und 80er Jahren in den Dienst, wie es heißt, pädophiler Interessen gestellt. Als dringlichste aller Fragen in diesem Zusammenhang gilt insbesondere im Jahr 2013, wer von uns hat damals mangelnde Distanz zu kindesmissbräuchlichen Interessen eingenommen? Die öffentlichen Eingeständnisse einer damaligen zu großen Nähe sind selbst Akte der Demonstration heutiger Distanz. In diesem Zusammenhang wird in spezifischer Weise auf die deutsche Geschichte Bezug genommen. Es kursiert in diesem Kontext ein bestimmtes Bild von 68 und den Folgejahren. Der sexuellen Libertinage wird ein gefährliches Potenzial zugewiesen. Wie eben zum Beispiel hier bei dem Buch von Christian Füller, die Revolution missbraucht ihre Kinder. Es scheint hier die sexuelle Revolution selbst zu sein, die durch sie vielleicht sogar gezeugten Kinder missbraucht. Es deutet sich hier eine Nahtstelle an zwischen postnarzisstischen Verhandlungen der deutschen Geschichte und der gegenwärtigen Distanzierung von sogenannten pädophilen Verstrickungen. Im Folgenden werde ich nun zeigen, inwiefern die Geschichte deutscher Sexualmoral von verschiedenen Abwehrbewegungen gegenüber ambivalenten und grenzüberschreitenden Aspekten des Sexuellen durchzogen ist und inwiefern diese sich auch in den verschiedenen Sichtweisen auf den Nationalsozialismus artikulieren. Dabei gehe ich nicht chronologisch vor, sondern ich werde zwischen verschiedenen historischen Stationen vor und zurückspringen. Es folgen 6 Abschnitte. Im ersten Schritt werde ich am Beispiel zweier journalistischer Publikationen skizzieren, was meines Erachtens für die gegenwärtig kursierenden Vorstellungen über Pädophile insgesamt signifikant ist. Gezeichnet wird ein Bild vom Täter, dessen Absicht es ist, sich als Jedermann zu tarnen. Missbräuchliche Absichten erscheinen in diesem Zusammenhang als schwer zu greifende, schwer zu identifizierende Übergriffe. Damit, so das Thema im zweiten Abschnitt, inszeniert sich in der Figur des Pädophilen auch etwas, was aus psychoanalytischer Perspektive konstitutiv für das Sexuelle selbst ist, Übergriffiges und Dissymmetrisches. Ab dem dritten Schritt geht es dann um den Zusammenhang von Vergangenheitsbewältigung und Sexualmoral. Ich beschränke mich dabei auf die BRD und zeige, inwiefern die verschiedenen Entwürfe postnarzistischer Sexualität sich in jeweils wechselnder Weise auf den Nationalsozialismus bezogen. Ich beginne dabei mit den 50er Jahren und es wird zu sehen sein, die Nazis standen hier für einen moralischen und politischen Sittenverfall. Der Sexualkonservatismus der 50er verstand sich dabei vorrangig als Gegenmodell. Im vierten Teil wird zu sehen sein, Es gab auch im Nationalsozialismus Warnungen vor allzu entgrenzter sexueller Lust, aber zugleich auch Warnungen vor einer allzu restriktiven Prüderie. Das völkische Ideal einer rein deutschen Sexualität ist mit einem unmöglichen Ringen um eine Ambivalenz und Spannungsfreiheit verbunden. Im fünften Teil springe ich dann zur sexuellen Revolution. Während der Nationalsozialismus in den 50er Jahren häufig als sexueller Sündenfuhl charakterisiert wurde, wird für die politische Bewegung der 60er Jahre die Deutung relevant, dass im Nationalsozialismus eine sexualrestriktive Haltung vorgeherrscht habe. Die sexuelle Revolution verstand sich demgegenüber als Befreiungsschlag. Eben diese positive Besetzung einer befreiten und damit quasi antifaschistischen Sexualität verlor im Laufe der Jahre an Überzeugungskraft und an die Stelle der Forderung nach Befreiung trat die nach Selbstbestimmung. Mit dieser Entwicklung etablierte sich ein neues Paradigma, die Verhandlungsmoral, wie Schnitzel nennt, welche häufig eben in Verbindung gebracht wird mit einem Ende des Sexualzeitalters überhaupt, einem postsexuellen Zeitalter, welches von der erregenden Mischung von Sex und Politik der 68er abgehoben wird. Am Ende komme ich im letzten Teil dann auf meine Behauptung zurück, dass die öffentliche Erregung, die das Bild der Kinderschänder derzeit auf sich zieht, auch auf Überschüsse verweist, die die derzeitigen Abgrenzungen gegenüber dem 68er Zeitalter mit sich führt. Entworfen wird hier, so denke ich, ein Ideal der Unschuld des eigenen Begehrens, welches sich dann letztlich auf ein Moment des Unheimlichen beziehen werde. Insgesamt ist seit den 1980er Jahren eine gesteigerte Aufmerksamkeit auf und Sorge um sexuellen Kindesmissbrauchs in westlichen Ländern zu verzeichnen. Wobei Statistiken weder einen Anstieg der Zahlen sexuellen Kindesmissbrauchs noch eine mehrheitlich pädophil orientierte Täterschaft verzeichnen. Pro Tag werden in Deutschland laut aktuellen Polizeistatistiken etwa 40 Kinder Opfer sexuellen Missbrauchs, die Dunkelziffer ist hoch. Den Ergebnissen der jüngst an der Uni Regensburg durchgeführten Mikado-Studie zufolge sagten 84% der befragten Kindesmissbraucher aus, noch keine Vorsprache für ein Sexualdelikt zu haben. Etwa 40% der registrierten Delikte werden von Tätern mit pädophiler Neigung verübt, 60% von Tätern, die nicht als pädophil klassifiziert werden. Insgesamt macht der Anteil von Männern mit pädophiler Neigung unter der Gesamtbevölkerung zwischen 0,1 und 1% aus. Weniger als die Hälfte dieser Männer werden laut der Mikado-Studie zum Täter. In der Mikado-Studie wurde auch der Einfluss der Stigmatisierung von Pädophilen untersucht, mit folgender Schlussfolgerung. Dass die gegenwärtig starken Ressentiments in der Bevölkerung höchstwahrscheinlich, Zitat, die Fähigkeit von Männern mit sexuellem Interesse an Kindern, ihre sexuellen Bedürfnisse zu kontrollieren, untergraben und dadurch das Risiko für sexuellen Kindesmissbrauchs und die Nutzung von Missbrauchsabbildungen erhöhen. Mit der angestiegenen Angstbereitschaft in der Bevölkerung seit den 80er Jahren geht auch eine bestimmte gesellschaftliche Wahrnehmung der Bedeutung von Sexualität für Kindheit zusammen. Der Zusammenhang von Sexualität und Kindheit wird verstärkt im Register des Missbrauchs behandelt. Das heißt, Sexualität erscheint als etwas, was allein durch gewalttätige Übergriffe Erwachsener in das Reich der Kinder eindringt. Infantile Sexualität gerät damit tendenziell aus dem Blick. Das Kind erscheint in diesem Kontext als unschuldig asexuell. Dieses Bild asexuell unschuldiger Kindheit ist nicht selbstverständlich. Es ist, wie später zu sehen sein wird, ein Produkt der Transformation der postnarzisstischen Sexualmoral. Mit diesem Bild einer asexuell unschuldigen Kindheit hängt wiederum auch eine Wandlung des öffentlichen Täterbildes zusammen. Bis in die 1980er Jahre kursierte in der Öffentlichkeit vorrangig ein Bild von Sexualstraftäter als perversen, fremden Triebtäter. Ab den 80er Jahren rückte dann zunächst der Inzestmissbrauch, also der in Familien stattfindende Missbrauch, in den Blick. Somit verschob sich die Aufmerksamkeit zunächst von Fremden auf die Familie. Derzeit erscheint in der öffentlichen Wahrnehmung den genannten Statistiken zum Trotz der Pädophile als Missbrauchstäter Nummer 1. Die derzeit prominenten Vorstellungen des pädophilen Täters ist dabei mit einer Besonderheit ausgestattet. Es ist mit Schwierigkeiten von dessen Identifizierung assoziiert. Furchterregend und zugleich faszinierend scheint also die Vorstellung eines Täters zu sein, der als solcher gar nicht so leicht gefasst werden kann, der weder als familiär bekannt gilt, noch als ad hoc erkennbarer Perverser. Ausbuchstabierung dieses zeitgenössischen Bilds pädophiler Täter habe ich exemplarisch anhand zweier journalistischer Publikationen untersucht. Und zwar im Rahmen eines von Insa Härte geleiteten, hier an der IPU durchgeführten Forschungsprojektes. Es handelt sich bei diesen Publikationen um einmal, was ihr hier rechts seht, Stoppt die Kinderschänder, die Täter, die Opfer, das Millionengeschäft von Alexander Heide aus dem Jahr 2003. Und es geschieht am helllichten Tag, die verborgene Welt der Pädophilen und wie wir unsere Kinder vor Missbrauch schützen, von Alfred Karrenmann aus dem Jahr 2007. Beide Journalisten gehen investigativ vor. Sie tarnten sich als Pädophile und versprechen den Leserinnen die Weitergabe von brandheißen Informationen. Ein Blick auf die Cover verweist zunächst auf die Unterschiede der beiden Publikationen. Stoppt die Kinderschänder von Heiden fährt mit schlaglichtartigem Design in alarmierendem Rot, Schwarz und Weiß und einem Untertitel in skandierendem Staccato auf. Die Opfer, die Täter, das Millionengeschäft. Drumherum ein Wirrwarr von Schrift. Demgegenüber ist das Cover von Karrenmanns, das geschieht am helllichten Tag, zurückgenommen, weniger aggressiv. Ein verlassenes, umgefallenes, rot-weißes Dreirad älterer Bauart ist rechts neben dem Titel abgebildet. Wohlkomponiert stimmen deren Rottöne zusammen. Der vom Dreirad geworfene Schatten greift das Schwarz von Autorenname und Untertitel auf. Eine Spur, die ein entführtes Kind hinterlassen haben könnte, vom Täter hingegen findet sich auf dem weißen Cover keine Spur. Schlägt man die Bücher auf, so erfährt man, wie Heide und Karrenmann jeweils ihre Spur aufnehmen. Beide gehen dabei unterschiedlich vor und verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen. Karrenmanns Buch richtet sich als Ratgeber an Eltern. Sie sollen von einem sich betont nüchtern gebenden Experten lernen, wie sie ihre Kinder schützen können. Heides Ziel hingegen ist eine Brandmarkung der Täter. Während Karrenmann seine Protagonisten fast zärtlich und ganz insidermäßig pädos nennt, ist bei Heide von Kinderschändern die Rede. Eine zentrale Gemeinsamkeit aber besteht in der Botschaft: Eine Typisierung des pädophilen Täters ist nicht möglich. Anzeichen für Missbrauch und missbräuchliche Absichten seien fast unmöglich zu finden und eben daher sei ein schärferes Hinschauen erforderlich. Weil sich die mutmaßlichen Täter als jedermann tarnen und damit einem selbst zum Verwechseln ähnlich sehen, sei ein Hinschauen erforderlich, welches über ein bloßes Hinschauen hinausgeht. Wir haben es hier also mit einer wechselseitigen Maskerade zu tun. Journalisten, die sich undercover als mutmaßliche potenzielle Täter verkleiden und potenzielle Täter, die sich den Anschein von Nichttätern geben. So betont Karrenmann, die meisten Täter sehen unauffällig aus, ganz normal eben. Von keinem hätte ich gedacht, der könnte auf Kinder fixiert sein, wenn ich es nicht besser gewusst hätte. Man könne, wie der Zitat, keine Typisierung entwickeln und der Rat an Eltern lautet, Zitat, vermeiden Sie Vorurteile. Dieser Rat allerdings ist eingeflochten in einen Double Bind. Die Anweisung zur Vermeidung von vorschnellen Verdächtigungen aufgrund der Tatsache, dass es keine eindeutigen Anzeichen gibt, ist gepaart mit dem Ansporn, aus demselben Grund alles Harmlose in Verdacht zu ziehen. Ganz anders im Fall von Heide, der unmittelbar anspornt zu einer Ausweitung des Verdachtsraums. Verschärfung der Gesetze lautet seine primäre Forderung, denn die Täter nutzen ihm nach den Bereich des Legalen, des Harmlosen. Dass es Heide seinem Bericht nach des Öfteren nicht gelang, verwertbare Beweise zu finden, ist für ihn Beweis für die Schwäche des Gesetzes, welches Missbräuchliches als harmlos und legal gelten lasse. Heide betont auch, es gibt, Zitat, keine äußerlichen Erkennungsmerkmale, auffällige Verhaltensmuster oder Tatabläufe. Es gibt keinen Typ Kinderpornograf. Jeder, absolut jeder, schreibt er, kann Täter sein. In beiden Fällen ist also der Verdacht zentral, dass sich im Bereich des scheinbar unverdächtig Harmlosen ein unerwünschtes Begehren verborgen hält. Die als Täter getarnten Journalisten schauen schärfer hin auf Täter, die sich den Anschein von Nichttätern geben. Insofern die Darstellungen also zentral mit einer Verwechslungsgefahr spielen, inszeniert sich hier ein Überschuss der Abgrenzung zwischen missbräuchlichen und nicht missbräuchlichen Absichten des Hinschauens. Gerade die Schwierigkeiten oder die dargestellten Schwierigkeiten bei der Identifizierung der Täter Und die dafür angeblich notwendige Undercover-Aktion der Journalisten verspricht den Leserinnen eine spannende Lektüre. Und das ist mir hier wichtig zu unterstreichen, gerade das Schreckbild eines als unschuldig harmlos getarnten Täters ist hier von verführerisch erregender Qualität, die als Motor der Abgrenzung vom eigenen wahrhaft unschuldigen Begehren fungiert. Es ergibt sich daraus unter anderem die Frage, was ist so bannend an der Vorstellung eines schwer greifbaren, erwachsenen Täters von Übergriffen auf als asexuell unschuldig vorgestellte Kinder? Worin liegt das kollektiv Anziehende dieser Art von Grenzüberschreitung? Könnte, wie Simon schreibt, Zitat, die Vehemenz der zeitgenössischen Reaktionen auf das Problem der Pädophilie nicht auch ein Hinweis darauf sein, dass diese, Zitat, nicht allein dem Wunsch nach einem Schutz der Kinder entspringt, sondern auch dem Bedürfnis nach Selbstschutz? Und dann stellt sich die Frage, Schutz wovor? Psychoanalytisch können hierfür die Sexualität selbst konstitutiv geltende Momente des Übergreifens und, Zitat Hock, radikaler Dissymmetrie in Betracht gezogen werden. Freud geht bekanntlich davon aus, dass das infantile Sexuelle als Ursprung der Erwachsenensexualität gelten kann. Zum Beispiel beschreibt Freud, wie das Kind gewissermaßen angesteckt wird von den Gefühlen der erwachsenen Personen, die, diese Gefühle, Zitat, aus ihrem Sexualleben stammen und die sich übertragen, wenn der oder die Erwachsene das Kind, Zitat, streichelt, küsst und wiegt. Der Verkehr des Kindes, schreibt Freud mit seiner Pflegeperson, ist für dasselbe eine unaufhörlich fließende Quelle sexueller Erregung und Befriedigung. Laplanche knüpft hieran an, wenn er infantile Sexualität nicht als etwas ursprünglich Gegebenes begreift, sondern als einer Verführungssituation zwischen Erwachsenem und Kind ursprünglich Entsprungenes. Man könnte auch sagen, etwas vom Erwachsenen auf das Kind Übergesprungenes. Ich kann das hier nur ganz grob skizzieren. Als Urszene der Verführung gilt Laplanches Theorie nach die Stillsituation, in der mit der Nahrung ein Meer dem Kind übergeben wird. Dieses Meer bewirkt der Sättigung Gegenteiliges. Es weckt ein unerfüllbares Verlangen beim Kind. Insa Hertel schreibt, Sexualität, Erregung stellt sich demnach ein als Effekt eines Übergreifens. Das Kind ist also so gesehen das Objekt einer vom Erwachsenen her übergreifenden sexuellen Erregung. Wenn, wie Hock hier wiederum anknüpft, die Mutter, Zitat, in bester Absicht ihrem Kind die Brust zum Trinken reicht, so konfrontiere diese Mutter im gleichen Zuge das Kind mit ihrer eigenen unbewussten Sexualität, der gegenüber sich das Kind in einer grundlegend passiven Situation befindet. Diese Konfrontation aber vollzieht sich demnach unbewusst, gleichsam verpackt und eingespannt in die besten Absichten. Es ist diese heimliche Mischung aus Zärtlichem und Sexuellem, die Freud zufolge zur Quelle der Erregung des Kindes wird, auf deren zutiefst verstörende Dimension er auch hinweist. Zitat Freud, die Mutter würde wahrscheinlich erschrecken, wenn man ihr die Aufklärung gäbe, dass sie mit all ihren Zärtlichkeiten den Sexualtrieb ihres Kindes weckt und dessen spätere Intensität vorbereitet. Dass der Mutter unbewusst Sexuelle übermittelt sich, so wiederum Hock weiter, dem Kind in Form von unbewussten Botschaften, die der besten Absicht und ihren bewussten Intentionen zuwiderlaufen, wie er schreibt, Zitat, diese bewussten Intentionen gleichsam kompromittieren und ein Störgeräusch inmitten einer scheinbar reibungslos funktionierenden wechselseitigen Beziehung stiften. Unvermeidlich, so Hock weiter, wird dem Kind die Frage aufgeworfen, was will diese Brust von mir? Diese Frage betrifft somit zugleich das Rätsel des Ursprungs der eigenen Erregung, Zitat Hertel, sozusagen an der Schnittstelle zu dem sexuellen Gehalt, den die Berührung für die Mutter hat, entsteht. Wenn hier vor allem die unbewussten Aspekte dieses Gehalts interessieren, so ist damit auch angesprochen, dass Abwehr als im End- und Überspringen sexueller Erregung konstitutiv wirkender Faktor gelten kann. So geht, wie Hertel es fasst, Zitat, infantile Sexualität selbst schon nicht identisch mit ihrer Abwehr einher, sowie umgekehrt die Abwehr mit deren Hervorbringung und Wirksamkeit. Die erwähnte passive Position des Kindes hängt dieser Konzeption zufolge mit einer Die Hobbes fasst strukturellen Unfähigkeit zusammen, Zitat, diese von Sexualität getränkten Botschaften zu übersetzen. Das heißt, das Kind ist unfähig, weil es noch nicht über Sprache verfügt, mit der das Rätsel, was Wildbrust von mir, zu übersetzen wäre. Wichtig ist aber zudem noch, das Rätsel ist auch nicht im Nachhinein restlos entschlüsselbar, obwohl das Kind die Sprache der Erwachsenen lernen wird. Eben weil das Rätsel aufgeworfen wird von Botschaften der Erwachsenen, die selbst von Unbewusstem durchwirkt sind. Das heißt, auch für den Erwachsenen nicht restlos transparent sind. Es ist das Scheitern der Übersetzung, welches Laplanche Verdrängung nennt. Aus dem, was bei den Übersetzungsversuchen notwendig unübersetzt bleibt, teilen sogenannte Übersetzungsreste ab. Und diese Reste bilden demnach die Quelle einer das Leben lang währenden Erregung, die zu weiterem Übersetzen antreibt. Auch die gegenwärtig kursierenden Vorstellungen von Pädophilen können als Übersetzungen in diesem Sinne verstanden werden. Die Abgrenzungen des eigenen gegenüber dem missbräuchlichen Begehren stellen demnach einen spezifischen Versuch dar, das für das Sexuelle selbst konstitutiv Belästigende, Asymmetrische und Übergriffige in den Griff zu kriegen. Es handelt sich hierbei um kollektive Bilder, um kulturell-gesellschaftliche Figurationen und im Verhältnis zu diesen erneuert sich Laplanche zufolge immer wieder aufs Neue der, Zitat, traumatische und anregende Aspekt des infantilen Rätsels. Was will die Brust von mir? Jede Art von Übersetzung weist demnach Bruchstellen auf, die zu weiteren Übersetzungen anstiften. Was, wie gesagt, für jeden Übersetzungsversuch gelten würde, und wie auch jedem Übersetzungsprozess das Scheitern eingeschrieben ist, restlos zu übersetzen. Aber was spezifisch ist, ist, wie sich dieses Scheitern äußert. Und darum soll es jetzt im Folgenden gehen. Es sind sich verschiedene Bruchstellen, Überschüsse im postnarzisstischen Verhältnis von Sexualmoral und Vergangenheitsbewältigung, die im Folgenden in den Blick genommen werden. Kriegsende klagten insbesondere Kirchenvertreterinnen über ein Klima erotischer Überreizung, andere hingegen erlebten laut Dagmar Herzog eine Phase, Zitat, angenehmer erotischer Freizügigkeit. Franz Eder hält fest, Zitat, zwischen 1945 und 1950 gab es eine erste, wenn auch nur kleine, multimediale Sexwelle. Ja, ein Beispiel. Eine Zeitschrift, die zwischen 1945 und 1950 erschienen ist. Also man, ich weiß nicht, ob ihr das so gut lesen könnt, aber die Sexualität des Kindes ist ein Thema und zum Beispiel Hässlichkeit und sexuelle Kriminalität, Geschlechtskrankheiten und so weiter. Also es gab sozusagen viele Veröffentlichungen, die sich mit solchen Themen beschäftigten. Die Zwiegespaltenheit in den Haltungen gegenüber einer als freizügig wahrgenommenen Sexualität in der unmittelbaren Nachkriegszeit wird insbesondere gegenüber den sogenannten Fräuleins plastisch, also den Frauen, die tatsächlich oder dem Ruf nach mit GIs sexuelle Beziehungen hatten. Laut Brauerhoch bildeten die Fräuleins, Zitat, eine ganz eigene Kategorie von Frauen. Im Rahmen des existierenden Stereotyps nahmen sie nicht wie die viel zitierte Trümmerfrau am unmittelbaren und nationalen Projekt des Wiederaufbaus teil, sondern geben sich hedonistisch, exhibitionistisch Vergnügungen hin, die mit Scham, Untreue und Eheverlust assoziiert wurden. Zitat Ende. Die Haltung gegenüber den Fräuleins war gespalten. So titelte etwa die Zeitschrift Konstanze 1948 ironisch: Oh Schreck, wir sind entdeckt! Die deutschen Frauen haben eine neue Waffe erfunden, um die Welt zu vernichten, die Liebe. Brauerhoch verweist auch auf eine Stellungnahme im Echo der Woche vom 1.5.1947, in der anklingt, die Fräuleins könnten die durch den Krieg der Deutschen angerichteten Schäden wiedergutmachen, und zwar in einer Weise, die zugleich nach einer Fortführung des Krieges mit weiblichen Mitteln klingt. Durch die amerikanisch-deutschen Liaisons entstünde die Möglichkeit, so heißt es im Echo der Woche eben, also durch diese Verbindung zwischen Fräuleins und GIs, entstünde die Möglichkeit, Deutschland, das der Welt unschätzbare Werte geschenkt hat, wieder positiv über seine Grenzen hinaus wirken zu können. Anderen galten die Fräuleins als, Zitat, Brauerhoch, unrein, unehrenhaft, gefährlich. Eine als unreguliert wahrgenommene weibliche Sexualität wurde ganz in Tradition der NS-Ideologie als undeutsch gebrandmarkt. So zitiert Dagmar Herzog den katholischen Pater Johannes Leppich, der die Befürchtung äußert, dass das Problem der Deutschen weniger die Zerstörung durch den Krieg wäre, als die weibliche Unzucht. Leppich sagt, wir krepieren noch einmal an unseren Frauen und Mädchen, die ihr Heiligstes jeden Tag in den Dreck werfen. Dieser sexual-konservative Ton setzte sich zu Beginn der 1950er Jahre als führender durch. Die Reinhaltung der Jugend war oberstes Gebot und so verschwanden etwa zu Beginn der 50er die Kondomautomaten mit der Aufschrift Männer, schützt eure Gesundheit aus dem Pissoirs der BRD. Schmidt sagt dazu, man wollte lieber die Moral der Jugendlichen schützen als ihre Gesundheit. Die Frauen wurden zum Dienst an Mann, Kindern, Heim und Herd abgeordert. Die Ehe wurde durch strengere Scheidungsverordnungen unter verschärften Schutz gestellt. Versuche, den Paragraphen 218 zu lockern, scheiterten. Es wurden Gesetze erlassen, die den Konsum und Vertrieb pornografischen Materials, unzüchtiges Verhalten in der Öffentlichkeit, Prostitution usw. so weiter einschränkten oder ganz verboten. Mit dieser sexual-konservativen Wende war eine bestimmte Bewertung des Nationalsozialismus verbunden. Die wahrgenommene sexuelle Libertinage der unmittelbaren Nachkriegsjahre wurde als Erbe der Nazis interpretiert. Man wollte nun Ordnung schaffen, wo die sexuelle Freizügigkeit der Nazis angeblich Unordnung und so letztlich auch Krieg und Verbrechen über die Deutschen gebracht hätte. So unterschied sich Herzog zufolge nach Ansicht vieler Zeitgenossen, Zitat, der Angriff der Pornografie auf die Köpfe der Jugend nicht im geringsten von dem Attentat auf die Seelen unserer Jugend durch den Nationalsozialismus. Gerade christliche Autoren waren vorne mit dabei, sexuelle Reinheit als Mittel gegen die moralische Krise des deutschen Volkes zu propagieren. Kirchenvertreter argumentierten etwa, Abtreibungsbefürworterinnen befänden sich, Zitat Herzog, auf jener abschüssigen Bahn, Herzog zitiert diesen Katholiken, der sagt, Abtreibungsbefürworterinnen befänden sich auf jener abschüssigen Bahn, die in ihren letzten Folgerungen zu den Gaskammern irgendeines Auschwitz führt. Der Konservatismus der 50er Jahre verkaufte sich als antifaschistisches Bollwerk in Form der Versittlichung und Reinheit der einzig ehelichen und heterosexuellen Beziehungen und ermöglichte gerade in dieser Form zugleich eine transformierte Fortführung vorhergehender Ideologie, Verfolgung und Stigmatisierung. Das heißt, die demonstrierte Abwendung von Nationalsozialismus ging zugleich einher mit sexualmoralischen und politischen Kontinuitäten. So wurde im christlichen Kontext zugleich vehement für eugenische Maßnahmen plädiert mit der offiziellen Zielsetzung der Gesunderhaltung des Erbguts des deutschen Volkes. 1950 kam es zum Beispiel zu einem groß angelegten Prozess gegen homosexuelle Männer, in dessen Vorfeld gegen 700 Personen ermittelt und schließlich gegen 140 Anklage erhoben. Zahlreiche Verurteilungen wurden dabei unter dem Vorsitz von Richter Romini ausgesprochen, der bereits zu NS-Zeiten zu Gericht über Homosexuelle saß. Mehrere Angeklagte begingen Selbstmord. Außerdem reüssierte in den 50er Jahren unter der Bezeichnung sexuelle Verwahrlosung weiterhin eine nationalsozialistische Kategorie, unter der damals weibliche Prostituierte, Lesben als sexuell promiskuitiv oder asozial eingestufte Frauen subsumiert waren und auch ins KZ kamen. Bis in die 70er Jahre hinein wurden tausende Mädchen in Heimen untergebracht, in denen nicht wenige Erzieherinnen bereits im NS ihren Dienst taten. Wir werden später sehen, dass die Kategorie der sexuellen Verwahrlosung aktuell ein Revival feiert. Es ist eben das postnazistische Spezifikum, dass diese offensichtlichen Kontinuitäten eingebettet waren in eine demonstrative Abkehr von der nationalsozialistischen Vergangenheit. Und so wurden auch die Nazis selbst mit Attributen ausgestattet, die, Zitat Winter, die ehemaligen Volksgenossinnen aus der Propaganda gegen volksfremde Elemente gut kannten. Gegen Flintenweiler, Schwule, Perverse, Lüstlinge. Ende der 50er Jahre dann setzte Herzog zufolge allmählich eine neue Umdeutung ein. Zunehmend geriet das Nachkriegsbild von den sexuell ausschweifenden, perversen, lüsternen Nazis in Vergessenheit. Und schließlich wurde in den späten 60er Jahren der Sexualkonservatismus der 50er als Fortführung einer restriktiven NS-Sexualmoral angesehen. Weder aber, wie nun zu sehen sein wird, bestand die nationalsozialistische Sexualmoral in einer rein repressiven, noch in einer rein antirepressiven Haltung, sondern vielmehr konkurrierten verschiedene Auffassungen darum zu begründen, wie der deutsche Sexualinstinkt aus der Spannung zwischen Verbot und Bejahung befreit werden könne. Diese Gleichzeitigkeit von restriktiven und liberalen, wenn man so will, Anteilen der NS-Sexualmoral war ausgerichtet auf die antisemitisch-völkische Ideologie eines ambivalenzfreien deutschen Sexus. Es gab im Nationalsozialismus sexualkonservative Tendenzen, die sich explizit gegen die Fortschrittlichkeit der Weimarer Zeit wandten und solche, die in bestimmter Hinsicht an diese liberale Phase anknüpfen konnten und wollten. Letztere lehnten sexuelle Restriktionen ab und warnten vor deren schädigenden Wirkung auf den Volkskörper. Ein zentrales Problem der Nazis war dabei, die arische Sexualität abzugrenzen von den Sexualreformbewegungen der, wie es hieß, verzopften, schwülen, entarteten Weimarer Republik einerseits und andererseits von sogenannter undeutscher Prüderie. Beide sexualmoralischen Pole einigte der Antisemitismus. Zunächst zu solchen Positionen, die vor den volkszersetzenden Folgen jüdischer und christlicher Prüderie warnten. Im Nationalsozialismus war man in Sachen Sexualität also keineswegs allein auf Fragen der Fortpflanzung fokussiert. Im Gegenteil, die gesunde Sinnlichkeit der Deutschen sollte auch vor und außerhalb der Ehe explizit gefördert werden. Es war dabei gerade das Argument, dass sich die verhasste christlich-bürgerliche Moral allein auf die Funktion der Fortpflanzung beschränke und damit die sexuellen Freuden verleide. So. Wie die NS-Frauenwarte formuliert, Zitat aus Herzog, die nationalsozialistische Ideologie ist zutiefst lebensbejahend. Nichts liegt ihr ferner als Prüderie. Wilm Burkhardt stellt in seiner Schrift Sieg der Körperfreude aus dem Jahr 1940 diese Körperfreude der christlichen Körperfeindlichkeit gegenüber. Er schildert die nationalsozialistische Ideologie, begreift sich ihm nach als eine ganzheitliche Befreiung. Der gesamte Körper der Volkszelle wird zur Lustzone, der in Einklang mit seiner Umwelt gedacht wurde. Zitat von dem Wilm Burkhardt. Bereits durch Körperpflege, die unter anderem Waschen, Baden, Trockenbürsten umfasst, und durch Leibesübungen wie Sport, Spiel und Gymnastik wird dem Körper eine gewisse Sprache gelehrt, falls sie nicht von Anlage her spielen vorhanden ist. Körperfreude ist aber noch mehr. Ist Impuls, ist Lachen, Aufschwung, Bekenntnis zur Kraft, Gesundheit und Schönheit. Deshalb steht der Begriff Körperfreude mit dem nackten Körper in engem Zusammenhang. Und der Arzt und Erfinder des autogenen Trainings, Johannes H. Schulz, plädiert für eine liebevolle Kindererziehung und auch für das Gewährenlassen kindlicher Onanie, für die Anerkennung weiblicher Lust und nimmt Partei für die Wichtigkeit des Orgasmus für beide Geschlechter. Er ermuntert die deutsche Mutter im Dienste des späteren sexuellen Wohlergehens ihrer Sprösslinge dazu, diese zu küssen und zu liebkosen, wie er es so hinweist. Neben der Frauenzeitschrift der NS-Frauenwarte wurde insbesondere in der SS-Zeitschrift Das Schwarze Korps gehetzt gegen die Triebfeindschaft als Gefahr für die Gesundheit des deutschen Volkes. Im Schwarzen Korps hieß es, die christliche Sexualmoral lenke die, Zitat, gesunden Triebkräfte in unnatürliche Bahnen und mache sich so des Angriffs auf die Herrschaft des starken, lebensfreudigen Germanentums schuldig. Dahinter würden letztlich die Juden stecken, die den deutschen Instinkt für die natürliche Schönheit des Leibes und ehrliche Nacktheit zerstören wollten. Für die Sexualkonservativen hingegen verband sich mit dem Jüdischen eine Befürwortung von Verhütungsmitteln und eine Überbetonung von ungehemmter Lust, Homosexualität und Promiskuität, die ebenfalls als Zersetzung des arischen Volkskörpers interpretiert wurden. Hitler selbst warnt vor sexueller Überreizung und Sittenlosigkeit, Zitat, und ist es nicht ein Jammer zu sehen, wie so mancher körperlich schwächliche, geistig aber verdorbene junge Mensch seine Einführung in die Ehe durch eine großstädtische Hure vermittelt erhält? Im Nationalsozialismus schien demnach Gefahr auszugehen von Prüderie und Restriktion einerseits wie von Lüsternheit und Sittenlosigkeit andererseits. Wie Sebastian Winter in seiner wirklich sehr lesenswerten Studie über das Schwarze Korps zeigt, kursierten dementsprechend von Juden oszillierende Bilder von, Zitat Winter, geschlechtlichen Extremen, Anormalitäten und Verwischungen. Mal erschien, schreibt Winter, der Jude als patriarchal verkopft, mal weibisch affektiert, mal lüstern pervers und homosexuell, die Jüdin mal als verführerische femme fatale und mal als feministisches Mannweib. Demgegenüber formulierte das arische Ideal Klarheit und Eindeutigkeit in Geschlechter- und Sexualitätsfragen. Winter zufolge sollte spannungsfreie Ganzheit vorherrschen im instinktiven Einssein in der Volksgemeinschaft. Der Jude repräsentierte demgegenüber die nicht einheitlichen Aspekte. Zitat Winter, die Differenz zum anderen, das Begehren des anderen und auch den transgressiven Erfolg des Begehrens. Das heißt, der Jude stand demnach für jegliche Erfahrungen von Alterität und Ambivalenz. Seine Vernichtung versprach die Lösung der unmöglichen Aufgabe einer allein in sich selbst gegründeten deutschen Lust. Der arische Sexus wurde somit von den Volksgenossinnen nicht als gesichert, sondern gerade als gefährdet angesehen. Insbesondere die Pubertät erschien in dieser Hinsicht als prekäre Phase. So heißt es im Schwarzen Chor. Die Pubertät ist eine Zeit des Übergangs, in welcher der junge Mensch aufgrund des inneren Erlebnisses auch besonders empfänglich und empfindsam ist für alle Anregungen, die von draußen an ihn herantreten. Insbesondere eben Anregungen zu homosexuellen Handlungen. Die so heraufbeschworene Potenzialität, dass sich im eigenen Begehren solch volksschädigende Erregung zeigen könne, verlangt auch Introspektion. Da man sich der eigenen Sauberkeit und des rechten Maßes nie sicher sein konnte, musste die Verfolgung der schädlichen Triebe und ihrer Repräsentantinnen umso dringlicher erscheinen. Auf der Suche nach der totalen Vernichtung von Alterität und Ambivalenz nahm diese selbst entgrenzende Züge an. Was also gerade nicht bedeutet, dass die Verfolgung wieder die Lust war. Die phantasmatische, die reelle Verfolgung volksschädigender Sexualität bedeutete ja gerade, dieser nachzugehen. In Form ihrer Überwältigung. So bildete, wie Dehnert und Quarthäuser schreiben, der Nationalsozialismus ein gigantisches Unternehmen, das in jedem seiner Glieder der bekannten Kälte zum Trotz vor Erregung zitterte. Und zwar gerade weil, wie Winter festhält, Zitat, die Sexualität zur spannungsfreien Vereinigung ohne Lüsternheit und Grenzüberschreitung verklärt wurde. Die abgewehrten Aspekte von Grenzüberschreitenden und Alterität des Sexuellen fungieren hier als wesentlicher Triebmotor der Verfolgung und Vernichtung. Gerade die Vermeidung der Unter- oder Überschreitung dessen, was als ideales Maß des gesunden deutschen Triebs gelten konnte, schuf die Projektion des Juden, der in sexuellen Dingen ohne rechtes Maß zu sein schien. Gebildet aus unliebsamen Erregungen, stiftete diese Vorstellung wiederum Erregung, die die antisemitische Verfolgung und Vernichtung in Realität und Fantasie antrieb. Dies nun schien in frischer Erinnerung der sexualkonservativen Protagonistin in den 1950er Jahren. Der Nationalsozialismus wurde hier, wie ich gezeigt habe, interpretiert als eine chaotisierende Grenzüberschreitung und stand damit für einen Aspekt der Sexualität, die zuvor als jüdisch imaginiert wurde. Das heißt, aus den Juden wurden die Nazis. Doch nach und nach verschwand diese Deutung und wurde laut Herzog durch eine neue abgelöst. Ab Mitte der 60er Jahre setzte sich ihr zufolge mehr und mehr eine gegenteilige Deutung durch. Nun wurde der Sexualkonservatismus, der in den 50ern als Wendung gegen den Nationalsozialismus aufgetreten war, als dessen Fortführung wahrgenommen. Wesentlich speiste sich demnach der Drive der sexuellen Revolution aus der Vorstellung, der für die 50er Jahre charakteristische Sexualkonservatismus wäre die Fortführung der angeblichen nationalsozialistischen Unterdrückung von Sexualität. Es setzte sich nun die Idee von der Befreiung der Sexualität als Teil des Kampfes gegen den Faschismus durch. Befreiung vom Faschismus gleich Befreiung der Sexualität. Zitat Herzog, in Umkehrung der Nachkriegsformel, die das Ausleben von Sexualität mit Mord und Grausamkeit in Verbindung gebracht hatte, wurden Mord und Grausamkeit nun mit Unterdrückung von Sexualität verknüpft. Wie Herzog nachweist, wandten sich die sexuellen Revolutionärinnen in verschiedener Hinsicht vermeintlich gegen ein Erbe der Nazis, welches in Wahrheit eine postnazistische Erfindung der 1950er Jahre war. Eine gängige Überzeugung war in diesem Kontext, dass ein Erbe des Nationalsozialismus in Kinderfeindlichkeit bestanden habe. Und in diesem Zusammenhang wurde die Bejahung kindlicher Sexualität, die es ja durchaus auch schon im Nationalsozialismus gab, als ein antifaschistisches Projekt angesehen. Virulent war die Einschätzung, dass die Erwachsenen als Folge des Nationalsozialismus über eine gestörte Sexualität verfügen würden. Und daher galt es als eine der dringlichsten Aufgaben im Dienste des Antifaschismus, die Kinder bei der Ausbildung einer positiven Sexualität zu unterstützen. Nicht selten zeugte die Rhetorik dabei von einer Identifizierung der 68er-Generation mit den Opfern der Elterngeneration. In dem berühmten Foto der Kommune 1 sieht Raimund Reiche eine Ambivalenz gegenüber den Opfern. Die Kommunenmitglieder stünden da, Zitat Reiche, wie in einer ästhetisch inszenierten, unbewussten Identifizierung mit den Opfern ihrer Eltern und verhöhnen diese Opfer zugleich durch den vorgeprägten Lesetext des Bildes als sexueller Befreiung. Sexualität macht frei passt zu diesem Bild so gut wie Arbeit macht frei zu Auschwitz. Das kleine Kind in der Ecke, dort rechts, wendet sich nach vorn und steht damit vielleicht auch für die Hoffnung der 68er, dass zumindest ihre Kinder vor Befreiung der Sexualität aus jener Ambivalenz entlassen werden. Die sexualpolitische Konsequenz dieser Zeit war der Anstoß zu einer allgemeinen gesellschaftlichen Liberalisierung auf verschiedenen Ebenen. Nach und nach wurden Gesetze zu Ehebruch, Scheidung, Pornografie, Prostitution, Abtreibung und der Paragraph 175, der homosexuellen Verkehr unter Strafe stellte, reformiert. Im Verlauf der nächsten 10 Jahre aber verlor die Idee, dass eine Befreiung der Sexualität zu einer Befreiung vom Faschismus führte, ihre positive Anziehungskraft. Spätestens Ende der 70er Jahre kommt, wie Schmidt schreibt, ein Blues über die Liebeslandschaften. Ein Misstrauen gegenüber den Errungenschaften der sexuellen Revolution hielt Einzug, während zugleich die sexualpolitische und rechtliche Liberalisierung weiter erfolgreich vorangetrieben wurde. Schattenseiten des Sexuellen kommen verstärkt ins Visier. Feministinnen gehen das sexistische Verhalten linker Schwulis an, thematisieren Belästigung und Unterdrückung von Frauen im heterosexuellen Alltag und am Arbeitsplatz, kritisieren den Erhalt traditioneller Rollenmuster auch in der Linken und im Kontext der Anti-Porno-Bewegung kommen Themen wie Prostitution und sexueller Missbrauch verstärkt auf die Agenda. Ging es in den 60er und Anfang der 70er Jahre vorrangig um Enttabuisierung, Liberalisierung und Pluralisierung, wurde ab den 80er Jahren vermehrt der Fokus auf sexuelle Selbstbestimmung gesetzt, was eben auch bedeutet, auf Fragen des Schutzes von nicht gewollten Elementen der Sexualität. Insgesamt lässt sich wohl feststellen, dass Sexualität in abnehmendem Maße als politisches Betätigungsfeld betrachtet wurde, als nunmehr als Topos der Selbstverständigung und Identitätssuchung. Im Zuge der 1980er Jahre verallgemeinerte sich ein zunächst speziell von Antimissbrauchskampagnen der 70er Jahre verhandeltes Thema. Es wird mitunter davon gesprochen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung der 80er Jahre sexueller Missbrauch als ein nahezu ubiquitäres Phänomen erschien. In diesem Zusammenhang kommt verstärkt der Topos einer asexuellen Unschuld des Kindes auf, wie ich einleitend bereits erwähnt habe. Im historischen Rückblick zeigt sich also jetzt, es handelt sich bei diesem Vorstellung einer asexuellen Unschuld um eine entscheidende Umwendung des Bildes vom Kind. Wurde es im Zuge der sexuellen Revolution als sexuell und unschuldig wahrgenommen, so nun zunehmend als asexuell und unschuldig. Das heutige Ergebnis dieser Entwicklung bezeichnet der Sexualwissenschaftler Günter Schmidt als Verhandlungsmoral. Spätestens seit den 90ern setzte sich demnach gesamtgesellschaftlich ein Kodex durch, der, Zitat Schmidt, den sexuellen Umgang friedlicher, kommunikativer, berechenbarer, rationaler, verhandelbar, herrschaftsfreier machen oder regeln will. Worin besteht nun das Neue der Verhandlungsmoral gegenüber der vorhergehenden Sexualmoral? Schmidt charakterisiert die alte Sexualmoral als eine der Akte. Das heißt, diese Moral bewertet bestimmte sexuelle Handlungen prinzipiell als böse oder als gut. Zum Beispiel voreheliche oder außereheliche Sexualität, Masturbation, Homosexualität, Oralverkehr, Verhütung und so weiter. Die Verhandlungsmoral demgegenüber bewertet eben nicht Akte oder sexuelle Handlungen oder Praktiken, sondern die Art und Weise ihres Zustandekommens, also Interaktion. Wesentlich ist Schmidt zufolge nach diesem Kodex nicht, was getan wird, sondern wichtig ist, dass es ausgehandelt wird. Die Legitimität der Praktiken bemisst sich demnach nicht am sexuellen Ziel oder Objekt, sondern daran, ob es eine wechselseitige Zustimmung gibt. Angesichts der heutigen Imagination einer unschuldig asexuellen Kindheit erscheint allein schon die Beschäftigung mit kindlicher Sexualität im Zuge von 68 zunehmend auch als ein Synonym eines allein als missbräuchlich zu verstehenden Eindrucks des Sexuellen in das Reich der Kindheit. Insofern wird mit dem Stichwort 68 häufig ein Verstoß gegen den Kern des derzeitigen verhandlungsmoralischen Ideals assoziiert. Bei rechten Vertretern wie dem Lebensrechtsbewegten und AfD-Unterstützer von Gernsdorf verbindet sich dies dann auch mit Agitationen gegen Abtreibung, Pornografie, gleichgeschlechtliche Ehe, Gender Mainstreaming und sexuelle Früherziehung. Hier ist mal ein Beispiel aus der Rechten, bei denen gerade im Protest gegen sexuelle Liberalisierung in Zeiten der Verhandlungsmoral das Bild des unschuldig asexuellen Kindes eine tragende Rolle spielt. In linken und liberalen Kreisen finden die Grenzziehungen gegenüber dem Restbereich des Perversen gerade unter Berufung auf die Absicherung herrschaftsfreier, demokratisierter Sexualität statt. Dies betrifft keineswegs nur den Bereich von sexuellem Kindesmissbrauch, sondern zum Beispiel auch den sexuellen Kontakt mit Tieren. In Deutschland waren mit der Aufhebung des Paragraphen 175b seit 1969 sexuelle Kontakte mit Tieren straffrei. Tierquälerei war seit 1969 abgedeckt durch das Tierschutzgesetz. Also verboten, ne? Nicht abgedeckt. Also. Seit 2013 ist neuerdings ein generelles Verbot des sexuellen Kontaktes mit Tieren im Tierschutzgesetz verankert. Während bis 1969 argumentiert wurde, Sex mit Tieren sei dem Menschen wieder natürlich, ist nun festgehalten, dass der sexuelle Kontakt zwischen Mensch und Tier gegen das Tier artwidrig sei. So betonen Tierschutzverbände, es sei dem Tier nicht möglich, Zustimmung oder Ablehnung gegenüber einer sexuellen Offerte eines Menschen zu äußern. Das heißt, es ist ein Verstoß gegen verhandlungsmoralische Prinzipien der wechselseitigen Zustimmung. Ebenso wie in der verhandlungsmoralischen Beurteilung der Pädophilie oder in Debatten um Sexualität zwischen Nichtbehinderten und Behinderten geht es um die Verletzung des Ideals des Sexualkontaktes zwischen Ebenbürtigen. Des Weiteren haben derzeit Klagen über eine Verrohung der Unterschiedsjugend durch Internetpornos derzeit Erfolg. In diesem Zusammenhang erfährt auch der Begriff der sexuellen Verwahrlosung ein Revival. 2006 schlugen die Jungliberalen Niedersachsen vor, Pornografie ab 16 Jahren freizugeben. Es bildete sich sofort eine breite Front von CSU bis Jugendhilfeverbänden, die vor der Gefahr einer fortschreitenden sexuellen Verwahrlosung von Jugendlichen warnten. Die Idee ist auch hier, dass von sich aus noch nicht sexuelle Jugendliche, und es geht hier um Jugendliche, durch äußere Einwirkungen sexuell angesteckt würden und pornografisch verroht würden. In diesem Kontext wird ein romantisches Gegenbild eines intimen, von medialer Entfremdung freien Sexes bemüht. Es geht mir in diesem Zusammenhang eben darum, welches Idealbild von Sexualität die Verhandlungsmoral impliziert und dass hier der Tendenz nach eine Schließung gegenüber transgressiven Aspekten des Sexuellen forciert wird, die dann allein im Bereich des Missbrauchs zu verorten sind. Verhandlungsmoral, schreibt Schmidt, ist ein idealtypisches Konstrukt. Sie ist nur moralisch, solange gleichstarke, das heißt ökonomisch, emotional und sonst wie nicht erpressbare Partner beteiligt sind. Das heißt, dieses idealtypische Konstrukt setzt eine Symmetrie voraus, die wohl real auch zwischen erwachsenen Personen gar niemals anzutreffen ist. Sex mit Tieren und sexueller Kindesmissbrauch stehen verdichtet für Asymmetrien, die im Zeichen der Verhandlungsmoral verpönt sind. Damit verbunden ist auch, es handelt sich dabei zugleich um Aspekte, die nach psychoanalytischer Auffassung mit Aspekten des infantilen sexuellen Selbst verbunden sind. So wie Passett schreibt, Zitat, denn wie dem Kind sexuelle Impulse aus psychoanalytischer Sicht unvorbereitet und fremd, unbeherrschbar oder auch unintegrierbar begegnen, so kann Sexualität genau eine das Ich bzw. ein kohärentes Selbst desorganisierende Funktion ins Spiel bringen. Was also aus dem Blick zu geraten droht, ist, wie Herfel schreibt, Sexualität in ihrer potenziell erschütternd zerrüttenden, das Selbst desintegrierenden Qualität. Denn wie gezeigt, wird diese aus psychoanalytischer Sicht keineswegs von innen her, so wie die Nazis es dachten, entfaltet, sondern dringt, wie Passage schreibt, vielmehr von außen wie ein Fremdkörper übergriffig vom anderen her ein. Und zwar eben in einer asymmetrischen, dissymmetrischen Verführungssituation zwischen Erwachsenem und Kind, die auch im Nachhinein etwas Intransparentes und Ungreifbares behält. Diese Aspekte werden aus dem verhandlungsmoralischen Ideal ausgeschlossen und kehren phantasmatisch in der gegenwärtigen Panik vor pädophil motivierten Übergriffen auf die als asexuell unschuldig imaginierten Kinder wieder. In diesem Bild, so nun der letzte Punkt, spiegelt sich auch der Wunsch nach einem unschuldigen Ursprung des eigenen Begehrens, und zwar erneut auch in politischer Hinsicht. Welches imaginäre Bild der eigenen Sexualität ist also in die Verhandlungsmoral eingelassen? Robert Faller zufolge übernimmt das unschuldig asexuelle Kind die Funktion eines Ideals. Angesichts des Pädophilen imaginieren sich demnach Erwachsene selbst in der Position des unschuldigen Kindes, welches sich angesichts eines, Zitat Faller, fremden Begehrens als hochgradig belästigt erfährt. Dieses Wunschbild spricht auch von den Fantasien der Erwachsenen gegenüber ihrer eigenen Sexualität. Der Verhandlungsmoral zufolge soll nicht sein, was jedem Errötenden ins Gesicht geschrieben wird. Nämlich die überraschende Erregung von Lust wider die eigene Absicht, also gegen die eigene Absicht. Vorgestellt ist Sexualität hier als Sphäre des Intimen und Persönlichen, erbaut auf der, Zitat Faller, Substanz der innerlichen zärtlichen Gefühle, in der sich eben einander kompatible Partnerinnen begegnen. Es soll jede und jeder nur das tun, was jede und jeder von sich aus will, was eben zwei Dinge voraussetzt, die schwerlich ganz zu realisieren sind, nämlich erstens, dass die eigenen Absichten und Wünsche auch wirklich nur die ganz ureigenen sind und zweitens, dass diese einem selbst und dem Gegenüber immer transparent sind. Wenn das verhandlungsmoralische Ideal allzu rigide wird, so reduziert sich das Feld der sexuellen Möglichkeiten auf einen relativ begrenzten, wie Faller es nennt, klinisch sauberen Kernbereich. Beschnitten wird Faller zufolge um eine wesentliche Lustquelle, nämlich um die Möglichkeit, Zitat, dass etwas, das nicht unter allen Umständen problemlos als lustvoll empfunden werden kann, nämlich zum Beispiel etwas Obszönes, etwas Schreckliches, etwas Geschmackloses, gerade aufgrund dieser seiner problematischen Qualitäten in eine Ursache gesteigerter Lust verwandelt werden kann. Stattdessen kommt es Faller zufolge, Zitat, auf dem Terrain der Sexualität zu einer panischen Vermeidung und Umgehung jeglicher als Entfremdung erlebter Alterität. Es geht hierbei auch vornehmlich darum, sich selbst nicht als Objekt eines anderen zu erfahren, sondern als Subjekt der eigenen Sexualität aufzutreten und möglichst auf nichts Fremdes im eigenen sexuellen Wollen zu stoßen. Kinder vertreten in diesem Kontext die eigene Unschuld, Zitat Le Madeleine, innerlich rein, von aller Anfechtung, aber umstellt von bedrohlichen Lüsten. Faller schreibt in diesem Zusammenhang, die Unschuld ist dieser Fantasie zufolge die Norm, ihre Überschreitung hingegen das Obszöne, ein dem Unheimlichen vergleichbarer skandalöser Einbruch. Und dies Unheimliche taucht meines Erachtens derzeit in spezifischer Weise in gegenwärtigen Vorstellungen von der sexuellen Revolution auf. 1968 steht gegenwärtig durchaus verlockend auf, für eine Zeit, in der, wie Herzog schreibt, angeblich Verbote der Sexualität noch einen Reiz verliehen hatten. Auch, aber nicht nur, bei Karoman und Heide steht auch hier 68 damit für eine Zeit, in der eben die Infragestellung von Verboten und Grenzziehungen Überschreitungen und Übergriffe zur Konsequenz gehabt hätten. So zitiert Karoman zum Beispiel einen Experten mit der Aussage, die Pädobewegung habe durch die 68er einen Schub bekommen und sich, Zitat, als Trittbrettfahrer an die sich neu formierende homosexuelle Bewegung drangehängt. Das Zitat steht hier für sich und wird überhaupt nicht weiter kontextualisiert. Dadurch ergibt sich, und zwar nicht nur an dieser Textstelle, in Bezug auf die Reform des Paragraphen 175 im Jahr 1969 ein Deutungsspielraum hinsichtlich möglicher dahinterstehenden Interessen, der auch für das homophobe Ressentiment von den pädosexuellen Implikationen männlicher Homosexualität offen ist. Kurz bevor die Staatsanwaltschaft Ingolstadt 2010 gegen Bischof Mixer selbst wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch eines Minderjährigen Ermittlungen aufnahm, relativierte Bischof Mixer die Missbrauchsfälle in katholischen Institutionen mit einem Verweis auf die Mitschuld der 68er. Zitat, die kirchlichen Verantwortungsträger seien möglicherweise auch einem Zeitgeist aufgesessen, der im Zuge von 68 und einer allgemeinen medialen Pornografisierung abnorme sexuelle Neigungen eher befördert als begrenzt. Wenn nun also derzeit Distanz eingenommen wird, in den Demonstrationen eines schärferen Hinschauens auf Gefahren sexuellen Missbrauchs und auf etwaige Blindheit sexual-emanzipatorischer Bewegungen diesem gegenüber, so wird nicht selten im gleichen Zuge auch eine Abgrenzung vollzogen gegenüber einer als übertrieben wahrgenommenen Anklage der Tätergeneration durch die 68er. Es ergibt sich hier also die Wahrnehmung, im Zuge ihrer Übertreibungen hätten, so die um sich greifende Befürchtung, die sexuellen Revolutionärinnen Grenzüberschreitungen zu sexuellem Missbrauch übersehen. In diesem Zusammenhang entsteht also ein überschüssiges Bild von 68. Dieses steht für eine unreife, gar kindliche Rebellion, wie Herzog schreibt. Es ist eine widersprüchliche Konstellation von einer kindlichen und zugleich kindesmissbräuchlichen Überreizung. Während einige die Ursachen im linken Antikapitalismus der 60er und 70er Jahre verorten, gibt es derzeit auch wieder Auflagen einer bereits in den 60er Jahren selbst schon kursierenden Gleichsetzung von 68 mit der Nazi-Ideologie. Prominentes Beispiel ist hierfür etwa das von Götz Ali 2008 erschienene Buch Unser Kampf, 1968 ein irritierender Blick zurück. Und das ist jetzt hier das polnische Cover, wo ja sehr, sehr plastisch das ineinander wird. Auch wenn, wie Herzog feststellt, seit der sogenannten Wiedervereinigung 1989 der Nationalsozialismus als vormalig zentraler Bezugspunkt von Sexualitätsdebatten im Postnazismus in der Tat durch 1968 als neuen zentralen Bezugspunkt abgelöst wird, so meine ich, kann man diese tendenzielle Entkopplung auf der manifesten diskursiven Ebene selbst noch einmal aus psychoanalytischer Perspektive einer kritischen Deutung unterziehen. Am gegenwärtig entworfenen Bild von Protagonistinnen der sexuellen Liberalisierung als zu unscharfen Hinschauern, was also bedeutet, als solchen, die im politischen Übereifer der Anklage der Nazi-Eltern, wie du viele Absichten in den eigenen Reihen übersehen hätten, in diesem Bild kehrt meines Erachtens eine unheimliche Mischung wieder, die seit 1945 einen sich durchziehenden neuralgischen Punkt in Debatten der Sexualmoral darstellt. Hier steht nun 68 für eine Vermischtheit von als fremd erfahrenen übergriffigen Aspekten des Sexuellen mit der Möglichkeit eines Nachwirkens von etwas am Nationalsozialismus nicht Bewältigtem. Seit dem Fall der Mauer in der Berliner Republik ist die Shoah selbst, Zitat Herzog, zu einem integralen Bestandteil der nationalen Selbstdefinition geworden. Adorno beschreibt den Umgang der Deutschen mit den NS-Verbrechen in den 50er Jahren als durchzogen von Schuldabwehr in Form der Verwendung von, wie er schreibt, mildernden Ausdrücken oder euphemistischen Umschreibungen und der Bildung eines Hohlraums der Rede. Demgegenüber scheint die heutige Lage sehr verändert und das ist sie auch. Es wird den Deutschen eine gelungene Aufarbeitung der Vergangenheit assistiert. Woran mir aber wichtig erscheint, in diesem Zusammenhang zu erinnern, sind Grenzen von Erinnerungsarbeit selbst. Dass es angesichts der Shoah keine vollständige gelungene Aufarbeitung und Erinnerungsarbeit geben kann, dass etwas nicht Integrierbares bleibt und weitergegeben wird. In Bezug auf die Verhandlungsmoral spricht Faller, wie ich eben zitiert habe, von der Unschuld als derzeitiger Norm, deren Überschreitung als obszönes erscheint, als ein dem Unheimlichen vergleichbarer skandalöser Einbruch. Ich denke, dass die Überschüsse in gegenwärtigen Verhandlungen möglicher Verbindungen der 68er zu sogenannten pädophilen Interessen auf einem heimlichen Gegensinn der tendenziellen diskursiven Entkopplung von Sexualmoral und Nationalsozialismus verweist. Nämlich auf die nach wie vor wirksame und in dieser Form aufscheinende Konflikthaftigkeit, wenn sich wechselseitige Aufladungen von sexueller und politischer Schuld bzw. Unschuld geltend machen, wie sie im postnazistischen Deutschland stets in unterschiedlichsten Figurationen wirksam machen. Ich möchte nun jetzt ganz zum Schluss, nicht mehr lange, ausgehend von der Frage nach dem unheimlichen Charakter dieser Aufladung noch einmal abschließend rekapitulieren. Ernst Jentsch führte die Definition ein, unheimlich ist, was uns unbekannt ist, was uns fremd ist, was wir intellektuell nicht einordnen können, was anders, was unfassbar ist. Freud kritisiert Jentschs Auffassung. Er sagt, nicht alles Unbekannte habe unheimliche Wirkung, es müsse noch etwas hinzukommen. Er entnimmt der Etymologie des Wortes, das im Sprachgebrauch mitunter heimlich mit der Bedeutung unheimlich zusammenfalle. So hält er fest, Zitat, das Unheimliche sei etwas, was im Verborgenen hätte bleiben können, bleiben sollen und hervorgetreten ist. Unheimlich wirke also, wenn etwas, was heimlich bleiben soll, doch hervortritt. Dies korrespondiert mit der psychoanalytischen Auffassung des Unbewussten selbst. Etwas, was heimlich bleiben soll und verdrängt ist und doch stets in verborgener und zu deutender Gestalt hervortritt. Spezifisch am Unheimlichen ist, dass hier Unbewusstes als in furchterregender Weise Unfassbares auftritt. Wie Legas schreibt, der Begriff des Unheimlichen ist durch die subversive Aufhebung eindeutiger Definiertheiten bestimmt. Das Unheimliche in der Wiederkehr oder besser im Andrängen des Verdrängten verweist auf eine Leerstelle, auf einen blinden Fleck im Subjekt. Mit Bezug auf Lacan fasst Gast das Unheimliche als eine Art Inszenierung dessen, was fundamental für den Begriff des Unbewussten selbst ist. Markiert ist hier eine, Zitat, Fehlstelle, ja eine Kluft, ein Auseinanderklaffen, das die binäre Eindeutigkeit von Grenzziehungen verwischt, ihr buchstäblich den Boden, den Grund entzieht. Was uns am scheinbar uns Fremdem, im Gegenkonzepten, im Gegenüber unheimlich ist, ist somit das, was an Verdrängtem am unheimlichen Objekt aufscheint und uns auf das Unbewusste bei uns stößt. Man kann auch sagen, unheimlich kann einem das werden, was auf Unübersetzbares verweist, auf Stellen, wo eben eindeutige begriffliche Grenzziehungen einbrechen. Und ich erinnere hier an meine Ausführungen zu Laplanches Begriff der Übersetzung zu Beginn. Demnach werden Übersetzungsprozesse von etwas angetrieben, was aus bisherigen Übersetzungen herausfiel. Es bleibt demnach stets etwas unübersetzbar, was aber, wie Laplan schreibt, doch unaufhörlich wieder übersetzt wird. Und zwar mehr oder weniger gut, je nachdem, es sei Unübersetzbares, Zitat, auf das die Selbsttheoretisierung jedes Menschen weist, dass sie aber nie unwiderruflich und nur asymptotisch reduzieren kann. Und dies nicht letztgültig Reduzierbare, das nicht Integrierbare, kann mitunter unheimliche Form annehmen, welches zu neuen Übersetzungsversuchen anstiftet. Und lässt sich so nicht auch eine die Transformation der Sexualmoral im postnazistischen Deutschland antreibende unbewusste Dynamik verstehen? Wie ich skizziert habe, spielten seit dem NS in den Vorstellungen von Sexualität stets Alterität, entgrenzende und grenzüberschreitende Aspekte eine zentrale Rolle, was an sich nichts Ungewöhnliches ist, weil es eben mit dem Sexuellen selbst zu tun hat. Aber worauf es in diesem Zusammenhang ankommt, ist eben, womit diese grenzüberschreitenden Aspekte assoziiert sind und wie, welche spezifischen Symptome und Figurationen es annimmt. Und das wechselt und ist spezifisch. Im Nationalsozialismus drehte sich alles um die Vernichtung des Juden, der auch für einen diffamierten Trieb stand, der arische Instinkt hingegen stand für das natürliche Maß eine reine deutsche, quasi in sich selbst begründete Lust, weder zu Prüde noch zu Lüste. Doch auch diese schien nicht gesichert zu sein, die volksversetzende Anfälligkeit Jugendlicher für jüdische Verführung wurde beschworen. Schon Ende der 40er Jahre ist man bemüht, die eigene Sexualität nun in Abgrenzung zu den Nazis zu entwerfen, wobei sich seither zugleich ideologische Kontinuitäten bis heute geltend machen. Die konservative Moral der 50er verstand sich als Bannmeile gegen die, wie es nun hieß, durch die Nazis entgrenzten und pervertierten sexuellen Beziehungen. Die 68erinnen und ihre Nachfolgerinnen in den 70ern setzten hingegen darauf, sich durch eine befreite Sexualität vom Faschismus zu befreien. Nun wurde Sexualkonservatismus als NSR identifiziert. Die Vorstellung von einer Befreiung der Sexualität von den faschistischen Implementierungen war hier fundamental verbunden mit einer Bejahung und Anerkennung kindlicher Sexualität. Dies ist nun anders. Auch das aktuelle Phänomen der Panik vor Pädophilen lässt sich im Hinblick auf das damit verbundene Bild der 68er als Abgrenzungsbestreben gegenüber phantasmatischen Vermischungen von Sexualität mit dem Topos des Nationalsozialismus dechiffrieren. Wie ich am Beispiel der journalistischen Publikationen gezeigt habe, inszeniert sich hier die Abgrenzung der eigenen als unschuldig vorgestellten Absichten gegenüber den Missbräuchlichen der Pädophilen in Form der Aufdeckung der Strategie der Täter, sich als harmlos zu tarnen. Kann der Akt der Aufdeckung hier nicht auch als ein Versuch verstanden werden, Unheimliches zu bannen? Die Figur des Täters steht hier für die Verwischung der Eindeutigkeit von Grenzziehungen zwischen dem unschuldig Harmlosen und dem schuldig Missbräuchlichen, während der Akt der journalistischen Aufdeckung der Tarnung scheinbar die Eindeutigkeit wiederherstellt. Gehören Verwischungen eindeutiger Grenzziehungen zur Textur unheimlicher Phänomene, so ist diesen eine ambivalente Wirkung eigen. Unheimliches erzeugt in der Regel gemischte Gefühle. Nicht nur den Impuls, etwa das Unheimliche zu fliehen, sondern das Unheimliche ist auch stets von einer gewissen Anziehung. Psychoanalytisch, so Passett, müsste man, Zitat, auch in Betracht ziehen, dass, wenn der Unterschied unscharf wird, das Subjekt scharf wird. Das heißt, dass dann im Subjekt ein sexuelles Begehren erwacht, welches dieses zutiefst beunruhigen muss. Passett erinnert in diesem Zusammenhang an die Etymologie des Wortes Panik, welches den Zustand griechischer Hirten beschrieb, die aus einem erotisch aufgeladenen Mittagsschlaf erwachten und noch halb im Traum befindlich einen Ziegenbock, der hinter einem Gebüsch hervorguckte, für den geilen Pan hielten. Der Panikausbruch geht dieser Erzählung nach mit einer Missdeutung und der Erwartung eines Überfalls seitens des Bocks alias Pans einher. Es ist eine Situation der Ambivalenz, in der sich Erregung, Verführung und Gefahr verbinden und in der sich, so Laplanche, Zitat, das Dämonische, das Verborgene, das Unheimliche, das, was anders ist, was ursprünglich vom anderen herkommt, zeigt. Missdeutung, Übergriffiges, Erregung, Verführung, Bedrohliches und Verborgenes, welches vom anderen herkommt. Von all dem sprechen die überschüssigen Verknüpfungen der postnarzisstischen Transformation der Sexualität. Und von all dem sprechen auch die psychoanalytischen Theorien vom Ursprung des Sexuellen selbst. Jedoch kann mit diesen kritisch in Betracht gezogen werden, inwiefern das, was übergriffig vom anderen herkommend einen ergreift, nicht zuletzt auch das ist, was das eigene sexuelle Begehren antreibt. Insofern zeugen Vorstellungen über Sexualität notwendig immer auch von der eigenen, auch unbewussten Stellung zur Sexualität, die wiederum tangiert ist, von der gesellschaftlichen Stellung von Sexualität. Vielen Dank.